Erster, ihr sollt keine Götzen machen. Stellt keine Bilder auf. Betet sie nicht an. Ich bin Jahwe, euer Gott. Zweiter, haltet meine Ruhetage. Habt Achtung vor meinem Heiligtum. Ich bin Jahwe. Dritter, wenn ihr meinen Regeln folgt. Wenn ihr meine Gebote haltet. Und danach handelt. Vierter, dann sende ich euch Regen zur rechten Zeit. Der Boden gibt euch Ertrag. Die Bäume tragen Früchte. Fünfter, die Erntezeit dauert bis zur Weinlese. Die Weinlese dauert bis zur Saatzeit. Ihr habt viel Brot zu essen. Ihr wohnt sicher in eurem Land. Sechster, ich gebe Frieden im Land. Ihr könnt schlafen ohne Angst. Wilde Tiere entferne ich aus dem Land. Kein Krieg kommt in euer Land. Siebter, ihr werdet eure Feinde besiegen. Sie werden vor euch fliehen. Sie werden im Kampf fallen. Achter, fünf von euch besiegen 100 Feinde. 100 von euch besiegen 10.000 Feinde. Eure Feinde fliehen und fallen im Kampf. Neunter, ich werde mich euch zuwenden. Ich mache, dass ihr viele werdet. Ich halte mein Versprechen mit euch. Zehnter, ihr werdet altes Getreide essen. Ihr müsst das alte wegschaffen. Dann habt ihr Platz für das neue Getreide. Elfter, ich werde bei euch wohnen. Ich werde euch nicht hassen. Zwölfter, ich werde unter euch gehen. Ich werde euer Gott sein. Ihr sollt mein Volk sein. Dreizehnter, ich bin Jahwe, euer Gott. Ich führte euch aus Ägypten. Ihr solltet nicht länger Sklaven sein. Ich machte euch frei. Vierzehnter, wenn ihr mir aber nicht gehorcht und nicht nach diesen Geboten handelt. Fünfzehnter, wenn ihr meine Regeln verachtet und meine Rechte nicht mögt. Wenn ihr nicht nach meinen Geboten handelt, dann brecht ihr mein Versprechen mit mir. Sechzehnter, dann werde ich euch auch so behandeln. Ich sende euch schlimme Dinge. Krankheiten, die eure Augen schwach machen und euer Leben nehmen. Ihr sät umsonst. Eure Feinde essen alles. Siebzehnter, ich werde mich gegen euch wenden. Ihr werdet besiegt. Ihr müsst vor euren Feinden fliehen. Eure Hasser werden euch beherrschen. Ihr werdet fliehen, auch wenn niemand euch jagt. Achtzehnter, wenn ihr mir dann immer noch nicht gehorcht. Dann strafe ich euch siebenmal härter. Wegen eurer Sünden. Neunzehnter, ich breche euren Stolz. Der Himmel über euch wird wie Eisen. Euer Boden wird wie Bronze. Zwanzigster, ihr werdet euch umsonst mühen. Der Boden gibt keinen Ertrag. Die Bäume tragen keine Früchte. Einundzwanzigster, wenn ihr mir weiter entgegenhandelt und mir nicht gehorchen wollt, dann schlage ich euch siebenmal mehr. So wie es eure Sünden verdienen. 22. Ich sende wilde Tiere gegen euch. Sie nehmen euch eure Kinder. Sie töten euer Vieh. Eure Zahl wird kleiner. Eure Straßen werden leer. 23. Wenn ihr euch dadurch nicht warnen lasst, sondern mir entgegenhandelt. 24. Dann handle ich auch gegen euch. Ich schlage euch siebenmal. Wegen eurer Sünden. 25. Ich lasse ein Schwert über euch kommen. Es rächt den Bruch des Versprechens. Wenn ihr in eure Städte flieht, sende ich die Pest unter euch. Ihr werdet in Feindeshand fallen. 26. Ich nehme euch das Brot weg. 10 Frauen backen Brot in einem Ofen. Sie geben euch das Brot abgewogen. Ihr esst, aber werdet nicht satt. 27. Wenn ihr mir trotzdem nicht gehorcht und mir entgegenhandelt. 28. Dann handle ich auch im Zorn gegen euch. Ich strafe euch siebenmal wegen eurer Sünden. 29. Ihr werdet das Fleisch eurer Söhne essen und das Fleisch eurer Töchter essen. 30. Ich zerstöre eure Opferstätten. Ich zerbreche eure Sonnensäulen. Ich werfe eure Leichen auf eure Götzen. Ich werde euch hassen. 31. Ich mache eure Städte zu Ruinen. Ich zerstöre eure Heiligtümer. Ich rieche nicht den guten Geruch eurer Opfer. 32. Ich selbst verwüste das Land. Eure Feinde, die dort wohnen, werden sich wundern. 33. Ich zerstreue euch unter die Völker. Ich ziehe das Schwert hinter euch her. Euer Land wird zur Wüste. Eure Städte werden zu Ruinen. 34. Das Land bekommt seine Ruhezeiten zurück. Die ganze Zeit, in der es leer liegt. Während ihr im Land der Feinde seid. Das Land wird Ruhe haben. 35. Die ganze Zeit, in der es leer liegt, wird es Ruhe haben. Die Ruhe, die es nicht hatte. Als ihr darin wohntet und die Ruhezeiten nicht hieltet. 36. Die Überlebenden in Feindesländern. Ich mache sie sehr ängstlich. Das Geräusch eines Blattes jagt sie. Sie fliehen wie vor einem Schwert. Sie fallen, obwohl niemand sie jagt. 37. Sie werden übereinander fallen. Wie auf der Flucht vor dem Schwert. Obwohl niemand sie jagt. Ihr könnt euren Feinden nicht standhalten. 38. Ihr werdet unter den Völkern sterben. Das Land eurer Feinde wird euch verzehren. 39. Die Überlebenden werden krank in Feindesländern. Wegen ihrer Sünden. Und wegen der Sünden ihrer Väter. 40. Wenn sie dann ihre Sünden bekennen. Und die Sünden ihrer Väter. Wie sie mir untreu waren. Und wie sie mir entgegenhandelten. 41. Deshalb handelte ich auch gegen sie. Und brachte sie in Feindesland. Wenn ihr stolzes Herz sich beugt. Und sie ihre Sünden büßen. 42. Dann denke ich an mein Versprechen mit Jakob. Und an mein Versprechen mit Isaac. Und an mein Versprechen mit Abraham. Ich denke auch an das Land. 43. Das Land muss von ihnen verlassen werden. Es bekommt seine Ruhezeiten zurück. Während es leer liegt, nachdem sie weg sind. Sie selbst müssen ihre Sünden büßen. Weil sie meine Rechte ablehnten. Und meine Regeln nicht mochten. 44. Aber auch wenn sie im Land der Feinde sind. Ich verwerfe sie nicht. Ich hasse sie nicht. Ich werde sie nicht ganz vernichten. Ich breche mein Versprechen mit ihnen nicht. Denn ich bin Jahwe, euer Gott. 45. Für ihr Bestes werde ich an das Versprechen denken. Das Versprechen mit ihren Vorfahren. Die ich aus Ägypten führte. Vor den Augen der Völker. Um ihr Gott zu sein. Ich, Jahwe. 46. Das sind die Regeln und Rechte und Anweisungen. Jahwe gab sie durch Mose. Auf dem Berg Sinai. Für ihn und die Israeliten.